Würden Sie jetzt den Film starten? Darf ich Sie mal was fragen? Wann haben Sie sich das letzte Mal eine Eintrittskarte gekauft? Ich meine, eigenes Geld bezahlt. Gestern um Abend. Zu sehen. Es war Fahrraddiebe. Fahrraddiebe? Ich liebe diesen Film. Ein fantastischer Film. Das ist ein Kunstfilm. Ja, allerdings kein Superheldenfilm. Platz 5. Lou Andreas Salomé von Cordula Kablitz Post. Auch kein Superhelden- bzw. Heldinnenfilm. Oder doch, aber ganz anders. Bildung, Emanzipation, große Schriftstellerin, komplexe Figur. Eindrucksvoll gespielt in diesem eindrucksvollen Film von Katharina Lorenz. Die Filmemacherin über ihre Verwunderung, dass es noch keinen Film über Lou Andreas Salomé gab. Sie hat ja in ihrer Zeit eine ganz hohe Relevanz gehabt. Sie ist wirklich eine Figur der Zeitgeschichte, die in Vergessenheit geraten ist. Lou Andreas Salomé, 1861 bis 1937, eine Frau, die zum neuen Entdecken einlädt. Platz 4. Maggies Plan von Rebecca Miller. Intelligent, neurotisch, diese New Yorker Universitätsdozentin Maggie, die ein Kind gerne auch ohne Vater will. Und patent ist. Ach was, nur patent? Nein. Super patent! Dass ich keine Zuwendung verdiene, ist das so? Vielleicht ist es einfach so. Jede Filmgeneration hat einen Stadtneurotiker. So wie ihn in der männlichen New Yorker Ausführung Woody Allen 1977 entworfen hat. Großes Ego, Intelligenz, unfähig zur Selbstkritik, aber immer weiter redend. Mit jedem Film, Greenberg von 2010, 2 Jahre später Frances Ha, 2015 Mistress America und jetzt eben Maggies Plan, mit jedem weiteren Film, den Greta Gerwig dreht, dürfen wir uns vor der 1983 Geborenen als Nachfolgerin des Urstadtneurotikers Woody Allen verbeugen. Platz 3, Julieta von Pedro Almodóvar. Die Dinge geschahen ohne meine Teilnahme. Eines ergab das andere. Die Tochter ist weg. Als Antia gerade 18 Jahre ist, verlässt sie ohne Erklärung Julieta, Hauptfigur in Pedro Almodóvars gleichnamigem Film. Julieta beginnt, ihre Erinnerungen aufzuschreiben. Liebe Antia, ich werde dir alles erzählen, wozu ich bisher keine Gelegenheit hatte. Weil du ein Kind warst, weil es mir zu schmerzhaft erschien. Oder einfach aus Scham. Pedro Almodóvars 20. ist ein wunderbarer und ein stiller Film. Im Vergleich zur grellen Postmoderne, die der spanische Meister in den ersten Jahren der Post-Franco-Ära inszenierte. In Julieta jetzt wirkt alles gesetzter, aber die Dramatik des Schicksals, die Vergänglichkeit, das Altern, sie bleiben gnadenlos. Julieta hat am Ende eines erkannt. Ich habe nie mit dir darüber geredet. Ich wollte, dass du frei von Schuld aufwächst, aber du hast sie gespürt. Und trotz meines Schweigens habe ich dich damit angesteckt wie mit einem Virus. Platz 2. Frühstück bei Monsieur Henri von Yvan Kalbarak. Der alte Griesgram nimmt die junge Studentin auf in seine Pariser Großwohnung. Ein ungleiches Paar. Monsieur Henri, das ist Claude Brasseur. 1964 bei Godard in die Außenseiterbande, 72 bei Truffaut in Ein schönes Mädchen wie ich, 1980 an der Seite von Sophie Marceau in La Boum, die Fete, 2006 in Ein perfekter Platz von Daniel Thompson. Claude Brasseur, jetzt 80 Jahre alt. Was für ein Schauspieler, was für eine Filmografie. Den alten Mann in Frühstück bei Monsieur Henri nimmt man ihm gerne ab. Platz 1. Ein Geschenk. Soll ich das jetzt schon? Ja, mach's halt auf. Wenn es nichts ist, schmeiß es weg. Toni Erdmann. Danke. Von Maren Ade. Wow. Das ist eine richtig gute Käsereibe. Sicherheit und Angst. Lebensfreude. Und Grenzenlosigkeit. Wenn das nicht das sozialpsychologische und lebenspraktische Thema in diesen Zeiten ist. Diese wunderbare Vaterfigur bei Maren Ade, der Alte, der sich eine unfassbare Perücke auf und ein ebensolches schräges Gebiss einsetzt. Was Peter Simonischek ausstrahlt, das ist dieses Gefühl, dass der Vater die Tochter, die sich in der Karrieregeilheit vollkommen verirrt hat, retten will. In seiner Schrägheit ist Toni Erdmann ein unglaublich zärtlicher Liebesfilm zwischen einem Vater, Ex-Lehrer, und einer Tochter auf Karriere-Todesfahrt. Dass die Tochter am Ende das schräge Gebiss des Vaters einsetzt und in eine tiefe Melancholie versinkt, das ist ein Abschlussfilmbild, das sehr lange nachwirkt. Vielleicht wechselt sie ja die Richtung. Vielleicht.